Selbst die langjährigen Unterstützer des Detectives in der Presse hatten die Nase voll. Am 26. Mai übte der Evening Herald, der Petrosino viele Jahre als Held gefeiert hatte, scharfe Kritik am NYPD. Zehntausende in Lebensgefahr durch Black Hand, plärrte die Schlagzeile. Bingham hilflos. Der Artikel war eine Anklage gegen den bisherigen Kampf gegen den Bund. Ein Ausbruch der Pocken, der Cholera oder gar einer harmloseren Krankheit, die in weniger als anderthalb Jahren die Leben von 10.000 New Yorkern bedroht, hätte gewiss drastische Maßnahmen der Behörden zur Folge. Und doch ist New York derzeit von einer Epidemie der Gesetzlosigkeit betroffen, die seit 5 Jahren grassiert und immer schlimmer wird. Ein paar hundert dumme, dreckige, ungebildete Ausländer halten die Metropole der Vereinigten Staaten und zweitgrößte Stadt der Welt im Würgegriff. Ein zweiter Artikel in derselben Ausgabe knöpfte sich den Detective persönlich vor. »Petrosinos Squad gescheitert«, lautete die Schlagzeile. »Über Petrosinos Ehrlichkeit und Fähigkeiten besteht kein Zweifel«, stellte die Zeitung klar. Aber seine italienische Spezialtruppe blieb ohne Erfolg. Die Black Hand, so prophezeite es die Zeitung, würde wohl erst eine ganze Mietskaserne sprengen und hunderte Menschen töten müssen, ehe das NYPD aufwachte. In Wahrheit war das Italian Squad nach 4 bitteren Lehrjahren erfolgreicher als je zuvor. In den vergangenen 2 Jahren hatten die Ermittler 2.500 Festnahmen durchgeführt, davon 2.000 im Zusammenhang mit der Black Hand und 850 Verurteilungen erwirkt. Im November stellten sie bei einer Razzia in einem Mietshaus auf Long Island 19 Sprengsätze sicher. 3 Tage darauf nahm Petrosino einen Kidnapper fest, der mehrere Kinder von den Straßen East Harlems entführt hatte. Das Squad arbeitete auf Hochtouren. Oft brachen die Männer nach 14 bis 16 Stunden Arbeit auf ihren Schreibtischen zusammen, nur um sich nach wenigen Stunden miserablen Schlafs wieder um eine Erpressung zu kümmern oder ein entführtes Kind zu suchen. Die wenigen Vorschläge, wie man dem Bombenterror Einhalt gebieten könnte, grenzten an Exzess. Der blutrünstige Brooklyn Eagle zum Beispiel empfahl lebenslange Haft für den bloßen Besitz eines Sprengsatzes, und wenn er explodierte, ab auf den Stuhl. Verbrecher nur zu schlagen war passé. Die Lage war inzwischen so kritisch, dass man es mit den Mitgliedern des Bundes halten sollte, wie mit Shermans gutem Indianer. Gemeint war damit, nur ein toter Gangster sei ein guter Gangster und man solle die Übeltäter ohne Vorwarnung erschießen. Die New York Post ging zwar nicht ganz so weit, forderte aber doch, Kidnapper zu brandmarken, damit jeder sie sofort erkennt. Brennt ihnen ein K auf die Stirn, hieß es im Leitartikel, und überlasst sie dem lebendigen Tod, der sie unter ihren Mitmenschen erwartet. Die Times Union aus Jacksonville, Florida, war von der Idee so angetan, dass sie darauf drängte, ein entsprechendes Gesetz zu erlassen. 3 Jahre zuvor hatte Petrosino seinen Mitbürgern gesagt: »In den italienischen Vierteln New Yorks brauchen wir eher Missionare als Detectives. Erziehung und Fürsorge würden mit der Zeit den Sieg davontragen. Nun aber hatte sich das Gemüt der Stadt, ja des ganzen Landes, erheblich verfinstert. Die Amerikaner wollten keine Missionare. Sie wollten auch keine Detectives. Sie verlangten Vollstrecker. Commissioner Theodore Bingham wollte sie ihnen geben.«